Ich rauch nur Ben Snatches und selbstverständlich nur Kette. Mein Ferrari verliert nie, darauf mach ich jede Wette. Ich trink nur in Nightclubs, das ist zwar teuer, doch ich hab's. Und meiner Freundin im Pasiana geb ich einen behandschuhten Klaps. Wow, es ist so hart, so hart, so hart, so hart, so cool und lässig, wie ich zu sein. Meine Villa liegt im Süden, zwar nur 12 Zimmer, doch ich bin zufrieden. Meine Frau seh ich nicht oft, wir sind seit 22 Schecks geschieden. Wow, es ist so hart, so hart, so hart, so hart, so cool und lässig, wie ich zu sein. Drehen sich alle um nach mir. Das liegt daran, dass ich so cool bin, dass ich selbst hier noch friere. Ey Mann, ich sagte doch schon, es ist so hart.